zum 5. Jahrestag der Ernennung von Marschall Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee gab es in Finnland, Norwegen, Guinea, Äthiopien und Nigeria Vorträge, Leseveranstaltungen, Gesprächsrunden und Filmvorführungen. Bei Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie Wissenschaftlerstraße Mire und Palast der Wissenschaft und Technologie gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern teil.